DAX hatte freie Bahn und zog um 67 Punkte auf 4.677 an. Damit hat der deutsche Aktienindex in dieser kurzen Woche über 4% zugelegt. Aufschwung ist. Die Händler haben da so ihre Zweifel. Wie kann ich mich richten? Für meine Zukunft absichern. Gibt es eine Vorsorge, der ich vertrauen kann? Meine Damen und Herren, der Zugang zu Kinderpornografie im Internet wird in Deutschland erschwert. Fünf von acht großen Internetanbietern haben sich heute vertraglich verpflichtet, diese Seiten zu sperren. Wenige Mausklicks genügen bisher, um in die brutale Welt der Kinderpornografie einzusteigen. Über 400.000 Mal am Tag werden die Bilder von geschändeten Kindern angeklickt. Die Familienministerin will das nicht hinnehmen. Unserer Meinung nach kann es nicht angehen, dass in unserem Land dieser schwere Missbrauch von Kindern scheinbar selbstverständlich abrufbar ist. Und deshalb sagt heute die Politik gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Internetwirtschaft der Kinderpornografie im Internet konsequent den Kampf an. Normalerweise gelangt der Nutzer über die Internetanbieter, die Provider, zu den Seiten. Jetzt schaltet sich das BKA ein und die Provider sperren die Kinderporno-Angebote. Der Nutzer sieht ein Stoppschild. Kontrolle des Internets. Internetzensur? Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die Internetwirtschaft zu einem freiwilligen Vertrag drängen können. Kontrolle des Internets. Internetzensur? Die Sperrung von Internetseiten ist auch für die Familienministerin ein Anfang. Internetzensur? Kontrolle des Internets. Internetzensur? In der nächsten Woche soll ein Gesetzentwurf Internetzensur. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die Internetwirtschaft zu einem freien Vertrag drängen können. Internetzensur. Kontrolle des Internets. Internetzensur.